Deutschlandfunk. Das Feature. Wir alle müssen uns jederzeit bewusst sein, Recht und Freiheit sind keine Selbstverständlichkeit, sondern sie sind Werte, die wir alle hüten und beschützen müssen. Es geht um unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Und es geht um die wesentlichen Werte, auf die wir unser Zusammenleben in Deutschland gründen. Recht und Freiheit. Karlsruhe, 8. Februar 2016. Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof hat zur von der Bundeswehr und verbündeten Kräften in der Provinz Kunduz in Afghanistan durchgeführten Militäroperation Halmasak einen Prüfungsvorgang angelegt. Vor diesem Hintergrund wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir die vorhandenen Unterlagen sowie gegebenenfalls weitere Informationen zu zivilen Opfern unter der afghanischen Bevölkerung übermitteln könnten. Halmasak oder Krieg made in Germany. Feature von Mark Turner. Die Armee der Bundesrepublik Deutschland hat ein für alle Mal mit den Traditionen der Wehrmacht gebrochen. Sie ist eine demokratisch legitimierte Parlamentsarmee. Dass Freiheit und Verantwortung zusammengehören, auch das ist ein Vermächtnis des 20. Juli. Erst in der Bindung durch Verantwortung verwirklicht sich Freiheit. Kriegsverbrechen gehören in Deutschland endgültig der Vergangenheit an. Angriffe auf Zivilisten, Beschuss von Wohngebieten, Übergriffe gegen die Bevölkerung, Plünderungen, all das kann es unter Verantwortung der Bundeswehr nicht geben. Dies ist das Glaubensbekenntnis, das deutsche Verteidigungsminister seit Gründung der Bundeswehr 1956 immer wieder formulieren. Um es zu unterstreichen, lädt man bei offiziellen Anlässen wie Rekrutenvereidigungen gern Symbolfiguren ein, wie den Sohn des Hitler-Attentäters Graf Stauffenberg, selbst ein Bundeswehrgeneral im Ruhestand. Unsere Verfassung und unsere von uns gewählten Politiker sind Garant dafür, dass sie keine Aufträge erhalten und ausführen müssen, die gegen unser und das internationale Recht verstoßen. Steht dies im Zweifel, werden unsere Gerichte Klarheit schaffen. Wir sind in Afghanistan gewesen mit dem Auftrag, ein sicheres Umfeld zu schaffen und die afghanischen Sicherheitskräfte zu unterstützen und letztlich in die Lage zu versetzen, dieses selber dann zu schaffen, damit Entwicklung in dem Land möglich wurde. Die Operation Halmasak, zu Deutsch Blitz, fand Ende 2010 statt und gilt als lehrbuchreifes Beispiel für einen Auslandseinsatz. Oberstleutnant Christian von Blumröder plante und kommandierte den Angriff. Wir sind ja Seite an Seite eingerückt in dieses Dorf. Insgesamt 400 Leute waren wir dann. Es war ja kein klassischer Angriff, sondern es war einfach ein Vorrücken in einen Bereich, von dem wir nicht sicher sein konnten, dass wir beschossen wurden. Und wir haben das große Glück gehabt, dass in dieser Operation weder eigene Soldatinnen und Soldaten noch Zivilisten, soweit mir das bekannt ist, auch Afghanen, nicht zu Schaden gekommen sind. Smarai, Gulbuddin, Mehrabuddin, Rahmatullah, Mohammed Azim, Mohammed Gul. Überall zwischen den Ortschaften Katliam und Isachel befinden sich die Gräber der Zivilisten, die während der von Deutschen geführten Operation Halmasak getötet wurden. So jedenfalls erklären es uns die Dorfältesten der Gegend. Sie haben eine Liste derjenigen zusammengestellt, die der Operation zum Opfer gefallen sein sollen. Abdul Rahman, Distriktvorsteher von Chahardara, hat sie uns übergeben. Eine karierte Ringbuchseite. Ein inzwischen abgegriffenes Papierstück im DIN A5-Format. Darauf stehen mit blauem Kugelschreiber geschrieben 18 Namen. Die Bundeswehr bestreitet die Vorwürfe. Seit gut 3 Jahren bemühen wir uns, vor Ort die Umstände der Operation Halmasak zu recherchieren. Versuchen bei jedem Aufenthalt in Kunduz ein neues Mosaiksteinchen hinzuzufügen. Wir, das sind Amir, Fulat und der Reporter aus Deutschland, den im Februar 2016 der Brief des Generalbundesanwalts erreicht. Um das Bestehen eines eventuellen Anfangsverdachts für die Begehung einer in die hiesige Strafverfolgungskompetenz fallenden Straftat prüfen zu können, ist der Generalbundesanwalt darauf angewiesen, eine möglichst umfassende und verlässliche Erkenntnisgrundlage zu den tatsächlichen Geschehnissen während der Operation Halmasak zu gewinnen. Insbesondere wäre ich für die Übersendung der erwähnten Liste mit Namen von Personen dankbar, die seinerzeit bei den Gefechten verletzt oder getötet worden sein sollen. So this is the roads now moving to the Katliam. Das ist die Straße nach Katliam. Hier sind die Deutschen damals vorgegangen. Das ist die Stelle, an der sie stecken geblieben sind. Rechts liegt Katliam, links Isachel. Das Dorf ist jetzt unter Taliban-Kontrolle. Amir, der Helfer und Dolmetscher aus Kabul, ist ein leicht untersetzter End-30er, glatt rasiert. In seinem blütenweißen Shalwar-Khamis-Gewand, dem langen Hemd mit Pluderhose, ergänzt durch ein blaues Sakko mit Einstecktuch, ganz Hauptstädter. In afghanischer Kleidung stecken auch Fulat, Mitte 20, ein lokaler Fotojournalist mit Kontakten zu internationalen Medien, zurzeit unser Mann in Kunduz, und der Reporter aus Deutschland. Es geht darum, so wenig aufzufallen wie möglich. Amir ist über die Aufgabenstellung alles andere als begeistert. Because the Taliban's influence is still here in these areas, so nobody knows if they can. Etwas erhoben taucht längs der Straße ein Gefirrt von Stacheldraht bewehrten Sandsackmauern auf. Über dem Wachturm weht die afghanische Flagge. This was the big base of Germans during the Al-Masak operation. The combat. Das hier war die große Basis der Deutschen während der Operation Halmasak, der Combat Outpost. Sie ist heute von der afghanischen Armee besetzt, aber ringsum herrschen die Taliban. Die Armee kann die Umgrenzung nicht verlassen, weil die Taliban den ganzen Stützpunkt eingekreist haben. Sie kontrollieren alles, was ringsum passiert. Eines der mutmaßlichen Opfer, die es nach offizieller deutscher Lesart nicht gibt, ist der Bauer Mohammed Azim. Nummer 5 auf dem abgegriffenen Papier der Dorfältesten. Sein Grab soll hinter einem Bewässerungsdamm liegen, am Eingang des Dorfes Katliam. Für einen Ausländer ist es allerdings unmöglich, hier auszusteigen. Taliban beobachten die Straße. You can go to the graveyard because they're looking at you. Okay, you can go, I can sit inside. Regide motor mission. Amir, der Begleiter aus Kabul, und Fulat klettern über den Damm zum Grab. Danach hechten wir alle drei auf die andere Seite der Piste, in das Gehöft hinein, in dem der hier Begrabene gewohnt hat. Wie alle Häuser dieser Gegend ist auch dieses aus Lehm errichtet. Eine Außenmauer führt zunächst in einen Hof. L-förmig an das Hauptgebäude reiht sich ein Gästetrakt. Dort erwartet uns ein Dorfältester. Er führt uns zu einer etwa 30-jährigen Frau. Ich bin Hafida, die Frau von Mohammed Azim. Die Witwe des Bauern Azim trägt einen Körperschleier, doch ihr Gesicht ist frei. Im Innenhof des Hauses zeigt sie uns die Spuren der deutschen Kugeln, die 2010 während der Kämpfe eingeschlagen sind. Es passierte am ersten Tag der Operation, gegen Abend. Die Taliban schossen hinter unserem Haus eine Mörsergranate auf die Deutschen ab. Die Deutschen erwiderten das Feuer und trafen meinen Mann, weil sie ihn für einen Taliban-Kämpfer hielten. Mohammed Azim hatte an diesem Spätherbsttag 2010 nach Angaben seiner Frau von der Feldarbeit nach Hause gehen wollen, als ihn die Kugeln in den Oberkörper trafen und ihn regelrecht zerfetzten. Der deutsche Übersetzer fragte mich, wer ist das? Ich sagte ihm, er ist mein Ehemann. Sie legten ihn hierhin auf den Teppich. Danach nahmen sie ihn mit zum Krankenhaus. Und deutsche Soldaten brachten später seine Leiche aus dem Krankenhaus zu mir zurück. Der Fall Mohammed Azim ist für die Frage nach zivilen Opfern zentral. Denn bei ihm müsste es eine Reihe von Zeugen, insbesondere auf deutscher Seite, geben. Bereits im Sommer 2014, nachdem wir erste Ergebnisse unserer Recherche in einem Radio-Feature veröffentlicht hatten, hatte die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen eine Anfrage formuliert. Die Antwort der Regierung vom 16. Juli 2014 fiel eindeutig aus. Im Zuge der Operation Halmasak wurden durch die ISAF-Kräfte keine eigenen Erkenntnisse vor Ort gewonnen, die auf zivile Opfer hindeuteten. Zudem wurden keine glaubhaften Behauptungen oder Anschuldigungen erhoben, weder in einem engen zeitlichen Zusammenhang noch in den nunmehr gut 3,5 Jahren nach dem Ende der Operation Halmasak. Für den in Rede stehenden Zeitraum liegen dem Bundesministerium der Verteidigung keine Erkenntnisse über Patienten mit Namen Mohammed Azim vor, auch nicht in landestypisch abweichenden Namensschreibweisen. Es liegen auch keine Erkenntnisse zu anderen afghanischen Patienten vor, die im Zusammenhang mit den Gefechtshandlungen der Operation Halmasak im Feldlager Kunduz behandelt oder zu Tode gekommen sein könnten. Hat die Witwe im Fall ihres getöteten Mannes in den letzten Jahren Kontakt zu deutschen Stellen aufgenommen? Und wenn ja, mit wem genau hat sie gesprochen? Welche Reaktionen gab es? Fragen, die wir nicht mehr stellen können. Das Zeitfenster für unser Gespräch schließt sich abrupt. Die Taliban sind auf uns aufmerksam geworden. Der Dorfälteste, der den Besuch bei Hafida vermittelt hatte, kann uns gerade noch rechtzeitig warnen. That was the elder who took us to the family. He told us to leave as soon as possible, drive fast, because Taliban influence is very high here. You might come and take you. Das war der gleiche, der uns zu der Familie gebracht hat. Er sagte, fahrt schnell. Es kann sein, dass die Taliban kommen und euch mitnehmen. Wir rasen, so schnell es die Straßenverhältnisse hergeben, von Katliam wieder nach Kunduz zurück. In umgekehrter Richtung auf derselben Strecke, auf der sich im Oktober 2010 die Angriffskolonne der Bundeswehr vorangearbeitet hatte. Die Gänge im Sitz der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe wirken endlos, die Türen gesichtslos. Kaum Geräusche, keinerlei Gerüche. In einem lichtdurchfluteten Besprechungsraum erheben sich hinter einem langen Tisch zwei junge Staatsanwälte. Der etwas jüngere von beiden ergreift das Wort, formuliert das Anliegen. Man interessiere sich vor allem für eines: die Liste mit den angeblich 18 getöteten Zivilisten, existiert sie wirklich? Das heißt, existiert sie materiell, als reales Stück Papier? Nach dem abrupten Ende unseres Ausflugs zur Witwe Hafida in Katliam treffen wir wieder in unserem Hotel in Kunduz ein. Es ist die Zeit des Mittagsgebets. Ausgebreitet auf dem Teppich des Hotelzimmers nehmen sich die Quellen übersichtlich aus. Da sind die Aussagen der Angehörigen. Da ist ein Video, das wir 2014 im Elternhaus des getöteten jungen Smarai aufgenommen hatten. Da ist ein Audio-Interview mit Mohammed Ibrahim, dem Dorfältesten aus Katliam. Da ist das Buch des Fallschirmjägers Johannes Claire und ein eigenes Interview mit ihm. Da ist die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Grünen. Da ist das Gespräch, das Oberstleutnant Christian von Blumröder mit dem Regisseur Alexander Kluge geführt hat. Da sind die zwei Aufsätze, die Blumröder selber über die Operation veröffentlicht hat. Zum Absitzen. Auf geht's. 31. Oktober 2010 gegen 8 Uhr. Die Gruppe des Hauptgefreiten Johannes Claire ist an der Spitze eines Zuges abgesessener Fallschirmjäger, die an diesem Morgen in Katliam einrücken. Und dann sind wir in dieses Dorf reingegangen, haben das Dorf erstmal gesichert und während wir in der Endphase der Sicherung dieses Dorfes waren, wurden wir angegriffen. Die Taliban sind offenbar gut vorbereitet. Sie liegen in den Gehöften rund um die Dörfer Katliam und Isachel und nehmen die Bundeswehrsoldaten unter schweren Beschuss. Claires Helmkamera hält die Gefechte fest. Wir alle wussten, dass es ja diesmal noch stärker hart auf hart kommen würde als vorher. Und im Prinzip war es so, dass wir ständig damit gerechnet haben, jetzt kommen viele Verwundete. Ne? Wir hatten das Karfreitagsgefecht bei unserer Vorgängereinheit erlebt mit 3 Toten. Wir wussten, dass wir wieder in Richtung Isachel aufbrechen sollten, wo ja einfach ein Hotspot war der Aufstandsbewegung in Nordafghanistan zu dieser Zeit. Und wir rechneten eigentlich ständig damit, dass wir in eine Situation geraten müssten, wo wir ähnliche Verluste erleiden würden wie die Kameraden und dann einfach nur uns auch so ein bisschen gefragt haben, wer ist es dann, wen erwischt es dann? Wow, wow, runter, runter, runter! Ich los, weiter! Achtung, Rappel hier! 31. Oktober 2010, gegen 14 Uhr eröffnen die Taliban eine Front in der Nähe des Dorfes Isachel. Die Weite ist weg, die Weite ist weg. Wo ist der Fall? Ja, genau auf dem Dach! Christian von Blumröders Bericht verzeichnet: Der Feind greift uns von verschiedenen Stellungen von Osten aus an. Besonders hartnäckig schießt der Feind aus einem verlassenen Gehöft und lässt sich davon selbst durch die Maschinenkanonen eines Schützenpanzers nicht abbringen. Er hat seine Stellung wohl gut befestigt und kann von dort aus den gesamten Ortsrand von Katliam mit Feuer belegen. Die Kompanie fordert daher den Einsatz der Artillerie an, den ich nach Rücksprache mit der in der Operationszentrale sitzenden Rechtsberaterin genehmige. Das Gebiet, in dem sich die Taliban verschanzen, umfasst die Dörfer Katliam und Isachel, nebst den Gehöften, Einzelhäusern, Bauernhöfen und Feldern, die sich zwischen diesen beiden Dörfern erstrecken. Es handelt sich um ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Artillerie heute unterscheidet sich auch von Artillerie früher, weil sie sehr viel präziser schießen kann. Und wir hatten diese Artilleriegeschosse, die über dem Boden explodieren und Annäherungszünder sind. Das heißt, die zünden dann überhalb des Bodens und dann erstrecken sich die Splitter auf einen bestimmten Radius. Der Anblick des abgegriffenen Karo-Papiers mit den 18 Opfernamen wirkt belebend auf die beiden jungen Staatsanwälte. Der Jüngere wirft dem etwas Älteren einen Blick von gebremster, aber wahrnehmbarer Emotionalität zu. Eine Art unausgesprochenes Wow. Der Ältere greift nach erbetener Erlaubnis die Liste und lässt sie lautlos auf einen Fotokopierer wandern. Ebenso die Transkripte der Zeugenaussagen der Familienangehörigen. Am Abend treffen wir weitere Angehörige von Opfern in unserem Hotel. Bewohner der Gegend zwischen Katliam und Isachel. Aus den Gebieten, die die Taliban kontrollieren, sind sie für unser Gespräch nach Kunduz gekommen. Sie berichten, dass während der Operation Halmasak bei ihnen Geschosse einschlugen und Menschen töteten. Bashir, ein Bauer, der dort Gemüse und Getreide anbaut. Mein Cousin Ibrahim war auf dem Feld, um zu arbeiten. Er war ein Landarbeiter und wurde nahe Isachel getroffen. Er starb durch den Artilleriebeschuss. Mein zweitältester Sohn saß dort und wollte gerade seine Hausaufgaben fertig machen. Da schlug aus der Decke dieses Projektil ein. Das Haus hat kein stabiles Dach. Als der Einschlag kam, fiel mein ältester Sohn zu Boden und mein anderer Sohn war auf der Stelle tot. In einer Ecke begann das Zimmer zu brennen. Die Haare meiner kleinen Tochter fingen Feuer und verbrannten fast ganz. Ich nahm eine Gardine, um das Feuer zu ersticken. Mein ältester Sohn lag auf dem Boden und deutete mit seinen Augen auf Smarai, meinen Jüngsten. Ich ging zu Smarai und hob ihn hoch. Dabei fielen ihm seine Gedärme aus dem Bauch. Ich sammelte sie wieder ein und drückte sie ihm in den Bauch zurück. Dann nahm ich ihn auf meine Schulter, um ihn rauszutragen, aber dann fiel ich selber um. Aus dem, was die Angehörigen beschreiben, lässt sich nicht genau ermitteln, ob es sich um den ersten oder den zweiten Tag der Operation Halmasak handelt. Auch die Tageszeit geht nicht genau daraus hervor. Die Taliban setzten ebenfalls schwerere Waffen ein, schossen mit Panzerabwehrraketen und Mörsern. Die Dächer der Häuser bestehen aus Lehm. Könnten auch Mörsergranaten sie durchschlagen haben? Laut Bundeswehr gab es am Ende des ersten Operationstages in Katliam und Izakhel nach massivem Artilleriebeschuss und Luftangriffen im Bereich der Wohngebiete keinerlei Hinweise auf zivile Opfer. Die Frage danach habe man, so Oberstleutnant von Blumröder, bereits am zweiten Operationstag, am 1. November 2010, frühmorgens gestellt. Ein Gefechtstag lag hinter uns. Für mich erstaunlich, die Bevölkerung war mit Masse in dem Dorf geblieben, obwohl Artillerie geschossen wurde, obwohl allerdings auf die Felder dann Kampfhubschrauber geschossen hatten. Der Feind schoss mit Mördern auf uns. Das war alles gelaufen und am nächsten Morgen dann gab es diese Versammlung vor der Moschee. Mit, denk mal, 20, 30 saßen wir dort und haben dann gesprochen. Zweck der Versammlung war, laut Blumröder, die Ältesten der Dörfer Katliam und Izakhel zur Unterstützung der Operation zu bewegen und mit ihnen abzustimmen, welche zivilen Projekte sich nach der Vertreibung der Taliban mit deutscher Hilfe umsetzen ließen. Und natürlich immer wieder auch nachzufragen, sind Zivilisten zu Schaden gekommen? Und wir haben das große Glück gehabt, dass in dieser Operation weder eigene Soldatinnen und Soldaten noch Zivilisten, soweit mir das bekannt ist, auch Afghanen, nicht zu Schaden gekommen sind. Dem widerspricht einer, der dabei gewesen sein will. Der Dorfälteste Mohammed Ibrahim. Er hat uns zu Protokoll gegeben, dass er und andere die Bundeswehr frühzeitig über die Opfer informiert hätten. Deshalb ist er einer der wichtigsten Zeugen aus der afghanischen Bevölkerung. Die Deutschen haben gesagt, wir werden die Familie von Mohammed Azim unterstützen. Sie haben gesagt, wir stellen einen entsprechenden Antrag an unsere Regierung und helfen euch. Aber die, mit denen wir gesprochen hatten, wurden bald darauf versetzt und die Nachfolger nahmen den Fall nicht wieder auf. Aber wie glaubwürdig ist Mohammed Ibrahim? Bei dem, was er über den Zeitablauf der Operation zu Protokoll gibt, taucht eine Unstimmigkeit auf. Die Lage war an diesem Tag sehr bedrohlich und die Menschen konnten ihre Häuser nicht verlassen. Es war an einem Freitag und niemand von uns konnte hinaus, um zum Freitagsgebet zu gehen. In unserer Moschee ist kein intaktes Fenster übrig geblieben. Der erste Operationstag, der 31. Oktober 2010, war kein Freitag, sondern ein Sonntag. Ein Erinnerungsfehler? Oder spricht Mohammed Ibrahim von einer völlig anderen Operation? Hier müssten jetzt die Protokolle Klarheit schaffen, die die Bundeswehr von diesen Treffen mit den Dorfältesten und dem Polizeichef eigentlich angefertigt haben müsste. War Mohammed Ibrahim dabei? Was wurde mit ihm und den anderen besprochen? Aber wir können es kaum glauben, die Bundeswehr hat darüber nach eigenen Angaben keine Aufzeichnungen gemacht. Im Schreiben der Bundesregierung an die Grünen heißt es: Über die durchgeführten Gesprächsrunden liegen keine Gesprächsprotokolle oder Teilnehmerlisten vor. Gibt es also noch weitere Zeugen, die bei den in Rede stehenden Schura-Versammlungen, bei den Interaktionen zwischen Bundeswehr und Bevölkerung dabei waren? Einer von ihnen müsste der Polizeichef des Distrikts von Chahardara sein. Wir machen uns auf zur Polizeiwache dieses immer wieder umkämpften Randbezirks von Kunduz. Bis 2013 war sie der wichtigste Posten der Bundeswehr in Kunduz, neben dem weit ab von der Stadt gelegenen Feldlager. Hier hatte man das Ohr am Puls der Stadt. Hier begannen und endeten Militäroperationen oder Patrouillen, mit denen man die jeweilige Sicherheitslage erkundete. Ghulam Mahedin, ein schnurrbärtiger Mann in grauer Uniform, sitzt in seinem Büro. An die Verhandlungen mit den Deutschen über den getöteten Bauern erinnert er sich gut. Beim ersten gemeinsamen Treffen mit der Bundeswehr am zweiten Operationstag, sagt er, sei er nicht dabei gewesen. Aber, so Polizeichef Mahedin, am Morgen des dritten Tages, dem 2. November 2010, habe eine Schura-Versammlung mit den Deutschen stattgefunden, und zwar hier im Polizeihauptquartier. Als Polizeichef von Chahardara habe er teilgenommen. Und dabei sei es auch um den Fall des getöteten Zivilisten gegangen. Der Mann hieß Mohammed Azim und stammte aus dem Dorf Katliam. Die Deutschen haben ihn zur Behandlung in ihr Lager mitgenommen. Leider ist er dort gestorben. Weil er von den Deutschen erschossen worden ist, haben sie in seinem Fall einen Schadensersatz erstattet. Wie viel genau, weiß ich nicht, aber sie haben seiner Familie geholfen. Wenn ich mich recht erinnere, mit kostenlosem Brennstoff. Der Vorgang ist in den Polizeiakten der Wache festgehalten. Polizeichef Ghulam Mahedin gibt uns einen Auszug mit auf den Weg. Unstrittig wiederum ist, wie es nach der zweiten Schura im Polizeihauptquartier dann weiterging. Immer wieder griffen die Taliban die verbündeten Verbände im Norden des Gefechtsfelds, in den Dörfern Katliam und Isachel an. Kommandeur von Blumröder hatte das bereits im Vorfeld einkalkuliert und eine Zangenbewegung geplant, die den Feind von der anderen Seite her unter Druck setzen sollte. Schließlich sollte eine US-Infanteriekompanie mit afghanischer Polizei und regierungstreuen Milizen vom Süden her ansetzen, heißt es in von Blumröders Bericht. Aus dem südlichen Teil des Tales kam dann, und das wurde koordiniert vorher, der Polizeichef von Kunduz, unterstützt durch amerikanische Streitkräfte. Und am vierten Tage dieser Belagerung, der wir uns ausgesetzt sahen, nachdem wir in das Dorf eingedrungen waren, kamen die dann aus dem Süden. Und der Feind, der sich an uns, wenn ich das so sagen darf, die Zähne ausgebissen hatte, er sah dann eine zweite Bewegung in seinem Rücken und er hat das ganze Tal dann verlassen. Was Kommandeur von Blumröder unter afghanischer Polizeichef subsumiert, sind neben der regulären Polizei auch die von der Polizei eingesetzten irregulären Milizen, die sogenannten Arbakis. Ihnen hat die Bundeswehr das von ihr eroberte Gebiet übergeben, sagt der Fallschirmjäger Johannes Klär. Die Milizen, also diese sogenannten Arbaki-Milizen, die waren halt einfach da, mit denen haben wir zusammengearbeitet. Die haben dann Räume übernommen, die wir praktisch zuerst gesichert hatten, zum Beispiel in der Operation Halmasack. Und danach, oder währenddessen wurde ein Checkpoint, ein Außenposten gebaut, oder ein Combat Outpost genannt, und den haben die dann zusammen mit uns übernommen. Die Milizen begingen während der Operation Halmasack eine Reihe von Menschenrechtsverletzungen, heißt es in der Bevölkerung. Insbesondere Plünderungen und schwere Körperverletzungen. Ich habe es während meines Einsatzes im besten Falle als schwierig empfunden, mit denen zusammenzuarbeiten. Von den Auswirkungen mal abgesehen, wie zum Beispiel, dass sie auch selber die Bevölkerung für sich ausgenutzt haben. Wir haben natürlich dann Gerüchte gehört, als wir dann weg waren, dass die dann selber angefangen haben, sich da wie im Selbstbedienungsladen bei der Bevölkerung zu bedienen. Auch von den Sprachmittlern zum Beispiel, die haben mir das erzählt, dass das zwielichtige Halunken sind teilweise. Angeführt wurden sie unter anderem von Kommandant Navid, einem zur Zeit der Operation von der afghanischen Justiz per Haftbefehl gesuchten Auftragskiller. Wir fahren zu Munir Nur Alam. Der Richter wohnt in Khanabad, einer Nachbarstadt von Kunduz. Sein Sohn wurde von Navid erschossen, ein Jahr vor der Operation Halmasack. Alam zeigt uns die Kopie des Haftbefehls. Während die Justiz Navid gern vor Gericht gestellt hätte, deckte ihn ein Teil der Polizei. Der damalige Polizeichef von Kunduz hat die Deutschen überredet, mit Navid zusammenzuarbeiten. Sie kannten Navid nicht. Aber dieser Polizeichef stellte ihn den Deutschen gegenüber als jemand dar, der die Regierung unterstützt. Navid wurde aufgefordert, mit seinen Leuten im Distrikt Shahadara gegen die Taliban zu kämpfen. Und das tat er gern. Es ging ihm darum, seine Verbrechen unter den Teppich zu kehren. Warum haben die Hinterbliebenen der Opfer sich nicht schon längst bei der Polizei oder den Deutschen gemeldet? Warum haben sie nicht Anzeige erstattet? Wieso machen sie ihre Ansprüche nicht geltend? Bisher konnten wir bei den Angehörigen der Opfer noch keine Antworten darauf finden. Sie ein weiteres Mal zu treffen, ist ausgesprochen schwierig. Die meisten wohnen in von Taliban kontrollierten Gebieten. Und genau das ist für sie das Problem. Sie sind allesamt Paschtunen und haben Angst, an Kontrollpunkten von Milizionären drangsaliert, festgenommen oder ausgeraubt zu werden. Schließlich gelingt es, einige von ihnen an einem geheimen Ort zu treffen. Als wir endlich mit denen, die kommen konnten, zusammensitzen und diese Frage ansprechen, ist zum ersten Mal so etwas wie Verärgerung, ja Wut zu spüren. Auf diese Idee, sagen sie, kann nur jemand verfallen, der weder diese Gegend, noch die ethnische Zusammensetzung, noch die Machtverhältnisse in Kunduz kennt. Die Offensive richtete sich auf Dörfer der Paschtunen, einer Volksgruppe, die in Nordafghanistan in der Minderheit ist, der aber die Taliban angehören. Die Polizei und Lokalregierung hingegen werden hauptsächlich von Tadschiken gestellt. Wer immer einen zivilen Toten bei der Polizei gemeldet hätte, hätte riskiert, selbst als Taliban verhaftet oder sogar an Ort und Stelle umgebracht zu werden. Wir konnten das nicht. Die Deutschen hätten den Polizeichef darüber informiert und der hätte gesagt, wir seien alle Taliban, dann wären wir noch mehr bedroht gewesen. Hat die Bundeswehr die Zivilbevölkerung denn wirksam gewarnt? Hatten die Menschen Zeit, sich vor den Kämpfen in Sicherheit zu bringen? Alle schütteln die Köpfe. Nein, niemand hat uns gewarnt. Wir sind in die Kämpfe hineingeraten und konnten nicht mehr raus. Auf der langen Rückreise nach Deutschland ist Gelegenheit, noch einmal Punkt für Punkt das durchzugehen, was die Bundesregierung dazu auf die Anfrage der Grünen schreibt. Nach vorliegenden Erkenntnissen fanden begleitende Maßnahmen der operativen Information statt. Welche das konkret waren und welche Inhalte kommuniziert wurden, kann jedoch nicht mehr rekonstruiert werden. Details über ISAF-Operationen werden grundsätzlich nicht offen kommuniziert, um das Risiko für Auftrag und Truppe gering zu halten. Nachdem ich Amir und Fulat in Kabul verabschiedet habe, treffe ich zurück in Deutschland Tilman Schmalzried, den Afghanistan-Beauftragten von Amnesty International. Ihm lege ich die unterschiedlichen Quellen vor. Für ihn steht zunächst vor allem eine Frage im Vordergrund. Ich denke, bei all solchen Einsätzen, die Verantwortlichen für eine militärische Aktion müssen sich immer die Frage gefallen lassen, ob sie alles getan haben, um zivile Opfer zu vermeiden. In der Antwort der Bundesregierung, die sich darauf bezieht, heißt es weiter, ob eine Warnung der Zivilbevölkerung vor der Durchführung einer militärischen Operation operativ unter Berücksichtigung der Gefährdung eigener Kräfte möglich ist, kann nicht allgemeingültig festgelegt werden, sondern ist in Abhängigkeit von der geplanten militärischen Operation und den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort zu entscheiden. Ist diese Abwägung aus Sicht von Amnesty International akzeptabel? Nein. Im Konfliktfall heißt das natürlich, dass an oberster Stelle das Recht auf Leben stehen muss und das auf Unversehrtheit der Personen. Menschenrechte dürfen niemals einer Abwägung zum Opfer fallen. Das geht nicht. Die Bundesregierung beließ es beim Studium eigener Akten und der Befragung eigener Mitarbeiter. Sie hat unabhängige Zeugen nicht kontaktiert. Weder afghanische Verwaltungsstellen noch die afghanische Polizei oder Vertreter der Zivilbevölkerung. Obwohl der Kontakt über das noch bestehende Bundeswehrlager in Massar-e-Sharif leicht herzustellen gewesen wäre. Im Fall des getöteten Bauern Mohammed Azim liegen die Aussagen mehrerer Zeugen vor, die das Geschehen unabhängig voneinander beobachtet haben. Die der Witwe, eines benachbarten Bauern, des Polizeichefs Ghulam Mahedin und überdies der Auszug aus den afghanischen Polizeiakten. Sicherheitspolizei der Provinz Kunduz. Sicherheitspolizei des Distrikts Jahadara. An die geehrte Leitung der Operation der Sicherheitspolizei von Kunduz. Während der gemeinsam durchgeführten Operation durch die internationalen Streitkräfte mit dem Namen Halmazak, die in den Dörfern Shutur Aizab und Katliam stattgefunden hat, wurde Mohammed Azim, Sohn von Mohammed Murad, der 50 Jahre alt war und aus der Provinz Badakhshan stammte, jedoch aktuell in dem Dorf Katliam lebte, am ersten Tag der Ausnahmeoperation schwer verletzt und ist in dem früheren Krankenhaus PRT gestorben. Die deutsche Bundeswehr hat ihn zurück an seinen Wohnort Jahadara gebracht. Durch den zentralen Sicherheitsposten wurde der Verstorbene seinen Angehörigen übergeben. Während die afghanische Polizei den Vorgang dokumentiert hat, will die Bundeswehr hingegen keine Aufzeichnungen angelegt haben. Aus Sicht des Afghanistan-Beauftragten von Amnesty widerspricht das allen Erfahrungen, die er mit dem Vorgehen der Bundeswehr vor Ort gesammelt hat und die andere Beobachter anstellten, die die Bundeswehr bei Verhandlungen mit einheimischen Würdenträgern begleitet haben. Und immer gab es natürlich Aufzeichnungen darüber, die abgelegt wurden. Und sowohl als hartes Papier als auch als irgendein Dokument, das in irgendeinem Computer landet. Und ein ständiger Kontakt auch zwischen den Leuten vor Ort und den Behörden hier in Deutschland. Also warum also nicht in einem Treffen, das im Zusammenhang mit dem eigentlichen Zweck der Armee, also einer so wichtigen größeren militärischen Aktion steht, warum da dann keine Aufzeichnungen existieren, das scheint mir schon sehr merkwürdig. In Karlsruhe, im Besprechungsraum der Generalbundesanwaltschaft, sind die beiden jungen Staatsanwälte bei den praktischen Aspekten ihrer Untersuchung angelangt. In Deutschland gibt es keine Militärjustiz. Eine Lehre aus den Exzessen der Wehrmachtgerichte im Zweiten Weltkrieg. Sie, als Nicht-Militärs, müssten sich also auf den Militärapparat zubewegen und ihn zur Mitarbeit bringen. Eigene Ermittlungen in Afghanistan aufnehmen können sie aus vielen Gründen nicht. Da ist die Sicherheitslage. Da sind die zwischenstaatlichen Abkommen. Die Originalquellen, die ihnen bis jetzt zur Verfügung stehen, auch meine Informationen, werden Sie auswerten und dann entscheiden, ob Sie ein Verfahren gegen Verantwortliche der Bundeswehr einleiten. Auch ein Verfahren gegen Unbekannt scheint Ihnen denkbar. Im September 2016 richten wir erneut eine Nachfrage an das Bundesverteidigungsministerium. Haben sich inzwischen Aufzeichnungen der Bundeswehr von den Shura-Versammlungen mit der afghanischen Bevölkerung gefunden? Oder hält die Bundeswehr ihre Stellungnahme aufrecht, dass sie keine Aufzeichnungen über die Treffen mit der afghanischen Bevölkerung gemacht hat? Am 7. Oktober 2016 erreicht uns die Antwort. Die Stellungnahme vom 5. August wird in vollem Umfang aufrechterhalten. Einladung und Durchführung dieser ältesten Versammlungen, Shuren, oblag den afghanischen Verantwortlichen alleine. Das Führen eines Protokolls im Rahmen solcher Gesprächsrunden entspricht nicht den landestypischen Gepflogenheiten. Wie damals im Hotelzimmer in Kunduz sitze ich jetzt zwischen den Quellen und Dokumenten zur Operation Halmazak, deren letztes Schriftstück diese Antwort ist. Geht es den Generalstabsoffizieren im Berliner Bendlerblock wirklich um Aufklärung? Wieso afghanische Gepflogenheiten? Was haben afghanische Gepflogenheiten mit der Protokollführung der Bundeswehr bei ihren Operationen zu tun? Oder widerspricht die Dokumentation militärischer Einsätze der deutschen Kultur? Oberstleutnant von Blumröder, so heißt es weiter, wurde im Nachgang der Operation Halmazak befragt. Über zivile Opfer im Zuge der Operation hatte Oberstleutnant von Blumröder keine Erkenntnisse. Er hatte keine Zusagen zu Entschädigungsleistungen getätigt. War der Bundeswehr vor Ort bewusst, so hatten wir noch wissen wollen, dass sich unter den irregulären afghanischen Kräften, mit denen sie zusammenarbeitete, ein zum Zeitpunkt der Operation von der afghanischen Justiz per Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Auftragskiller namens Kommandant Navid befand? Eine Zusammenarbeit zwischen den ISAF-Kräften der Bundeswehr mit im Operationsgebiet tätigen Milizen, schreibt uns der Sprecher des Verteidigungsministeriums, war mit Weisung des Bundesministeriums der Verteidigung vom 17. Februar 2010 untersagt. Zu dem genannten Kommandant Navid liegen dem Bundesministerium der Verteidigung daher keine Informationen im Zusammenhang mit der Operation Halmasak vor. Ich schlage noch einmal den Bericht auf, den Kommandeur Oberstleutnant von Blumröder über seine eigene Operationsplanung verfasst hat. Schließlich sollte eine US-Infanteriekompanie mit afghanischer Polizei und regierungstreuen Milizen vom Süden her ansetzen. Anders als das Verteidigungsministerium es darstellt, waren irreguläre Gruppen, Milizen, also von Anfang an als integraler Bestandteil der Operation gedacht. Die enge Zusammenarbeit mit ihnen hatte uns ja auch der Fallschirmjäger Johannes Klär bestätigt. General Fritz, der Chef des deutsch geführten Regionalkommandos Nord, hatte diesen Plan selbst abgezeichnet. Im Oktober 2010, also mehrere Monate nach dem Verbot, mit Milizen zu kooperieren. Soldatinnen und Soldaten, Ihr Dienst in der Bundeswehr und Ihre Bereitschaft zur Verantwortung ist auch uns, dem Parlament, der Regierung und mir als Verteidigungsministerin eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, genau zu wägen, wofür, zu welchem Ziel und wie wir sie beauftragen und einsetzen. Wir werden dies nur tun zur Verteidigung der Werte des Rechts und der Freiheit, auf denen unser Staat gebaut ist. Das Fazit unserer Recherchen fällt bedrückend aus. Offiziere entscheiden im Einsatzgebiet selber, was sie von den Ereignissen vor Ort dokumentiert haben möchten und was nicht. Die Anweisung des eigenen, demokratisch legitimierten Dienstherren hinsichtlich der Milizen wird nicht befolgt. Der Verstoß wird vor der Öffentlichkeit geleugnet und die Verantwortlichen werden nicht belangt. Sie, verehrter Graf Stauffenberg, haben einmal gesagt, dass es für die junge Generation, die Unfreiheit nie erlebt habe, schwer sei, sich in die Angst vor Verleumdung und den drakonischen Strafen, aber auch in das lähmende Gefühl der Rechtlosigkeit hineinzuversetzen. Was bedeutet denn Ehre? Für mich bedeutet es, dass wir uns in den Spiegel ansehen können, ohne uns schämen zu müssen. Dass wir etwa Unrecht geduldet haben, dass wir weggeschaut haben, dass wir gekniffen haben, dass wir feige gewesen sind. Und sagen Sie mir nicht, dass es dafür heutzutage keinen Anlass ergibt. Das hat dem deutschen Volk damals seine Ehre gekostet und es kann sie durchaus auch heute wieder kosten. Halmasak oder Krieg Made in Germany. Feature von Mark Turner. Es sprachen Robert Arnold, Stefanie Breme, Sebastian Miro, Stefan Roschi und Ronald Spieß. Ton und Technik Johanna Fegert und Angela Raymond. Regie Felicitas Ott. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk 2016.